O Nönnchen, bleibst du keusch trotz manchem Liebesritter, so danke laut dem Herrn und still dem Klostergitter. Johann Friedrich Christian Hauck.